Aus den Wirkungen also erschließen wir die Ordnungen der Liebe. Und aus den Wirkungen erschließen wir die Gesetze, nach denen wir in der Liebe verlieren oder gewinnen. Dabei zeigt sich, dass Beziehungen der gleichen Art der gleichen Ordnung folgen, zum Beispiel Paarbeziehungen. Und dass Beziehungen verschiedener Art verschiedenen Ordnungen folgen. Daher sind die Ordnungen der Liebe anders für die Beziehung des Kindes zu seinen Eltern und anders für die Beziehungen innerhalb der Sippe. Sie sind anders für die Paarbeziehung zwischen Mann und Frau und anders für die Beziehung des Paares als Eltern zu ihren Kindern. Und sie sind anders für unsere Beziehung zum tragenden Ganzen, also für das, was wir als geistig oder religiös erfahren.